6. Exkurs. Sapiens oder wie alles begann. In einem dieser Witze, die gar nicht zum Lachen sind, treffen zwei Planeten aufeinander. Der eine sieht schlecht aus. Der andere fragt, was ihm fehle. Der Kranke antwortet: Ich habe Homo sapiens. Und wird getröstet: Das geht vorbei. Harari 1. Seit Wochen lese ich vor dem Einschlafen in der kurzen Geschichte der Menschheit Sapiens von Yuval Noah Harari, erschienen 2011. Aufbauend ist die Lektüre nicht gerade. Bedrückt verfolge ich, wie seit mindestens 8000 Jahren offenbar alles schiefgelaufen ist, seit der agrarischen Revolution, die ja immer als großer Menschheitsfortschritt dargestellt wurde, wegen der Erfindung von Egge und Pflug, dem Ende der nomadischen Lebensweise. Harari zeigt, dass die Folgen für das Individuum katastrophal waren. Mangelernährung, Hunger durch Abhängigkeit von nur einer kultivierten Pflanzenart, Krankheiten übertragen von domestizierten Tieren. Aber Landwirtschaft und Sesshaftigkeit ermöglichten viele Gene-Copies, also Bevölkerungswachstum, was für die Erhaltung und Ausbreitung von Sapiens als Spezies gut gewesen sein mag. Die agrarische Revolution geht einher mit dem blutigen Leiden der Nutztiere, die es zwar jetzt millionenfach gibt, die aber meist unter höllischen Bedingungen leben. Dieser Gap, die Kluft zwischen den Auswirkungen für den Einzelnen einerseits und denen für die Art als Ganzes andererseits, sei das entscheidende Merkmal der Sapiens-Entwicklung. Ich muss schon viele Grausamkeiten überlesen, weil ich sie nicht aushalte. Aber alles wird so entsetzlich klar jetzt, als ob es zunächst gar nicht um gesellschaftliche Systeme, Patriarchat, Matriarchat, sondern nur um die inhärente Logik der Falle ginge, in der jede neue Erfindung und scheinbare Erleichterung sich auch negativ auswirkt. Dieses Tableau eines jahrtausendelang währenden Desasters, das die Menschheitsgeschichte vom bösen Ende her schildert, wie es sich gegenwärtig vor unseren Augen abrollt, wirkt auch befreiend. Wenn auch, wie ich finde, die Rolle des Immateriellen unzureichend dargestellt wird. Es fehlt mir etwas, wenn die Entstehung von Ideen auf eine Genmutation im Gehirn zurückgeführt und die diversen Ideenkonstrukte allesamt als Phantasmen abgetan werden, als beliebige Spinnereien, auf die sich die Angehörigen eines betreffenden Kultes geeinigt haben. Harari erledigt die Theorie über den Einfluss von Drogen auf die Bewusstseinsrevolution vor 30.000 Jahren nach Terence McKenna, Food of the Gods, 1993, mit dem Satz: Auch Elefanten dröhnen sich zu. Dagegen ist nichts zu sagen. Wir wissen zwar nicht, was in zugedröhnten Elefanten vor sich geht, aber weit gebracht haben sie es damit nicht. Nur Sapiens können fiktional denken und damit Menschen verbinden, über den der persönlichen Erfahrung zugänglichen Rahmen hinaus. Gibt es die Fiktion von Geld, Religion, Staat? Der Autor sieht sich als Realist, dem ein beschränkter Materialismus nicht ausreicht. Er beantwortet die Frage, warum überleben fastende Mönchskulturen entgegen evolutionärer Auswahl der Fittesten, gleich Sattesten, mit dem Hinweis auf den Vorteil ihres jeweiligen Phantasmas. Ob sie das nun Jesus oder Peugeot oder wie auch immer nennen. Sapiens bilden Corporations, die, obwohl sie nicht real sind, das Lebendige zerstören können, pausenlos zerstören. Faszinierender Gedanke, Indigene reden von Dämonen, geschaffen aus kollektiven Ängsten, Abhängigkeiten, Machtverhältnissen. Corporations haben keine physischen Körper und wenn diese sie loslassen, sich von ihnen abwenden, fallen sie nicht einfach in sich zusammen, sondern versuchen, das Lebendige durch künstliche Intelligenz zu beherrschen. Gruselig. Kein anderes Tier macht so etwas. Affen können zwar lügen, aber nie würden sie eine gegenwärtige Banane einer fiktiven Gottheit opfern. Sie können auch ihr generelles Verhalten kaum verändern. Bonobos bleiben Bonobos, Schimpansen bleiben Schimpansen. Auch wir bleiben Sammler und Jäger auf der Jagd nach Fett und Süßigkeiten. Reife Feigen zum Beispiel müssen sofort verzehrt werden, sonst kommt jemand anderes. Aber Sapiens können warten, das ist ihr Vorteil. Sapiens können speichern und erinnern und mit dem vorläufigen Verzicht ändert sich ihre Körperwahrnehmung, ja auch ihr Körper selbst. Das kam noch nicht vor. Ungewohnt ist die Annahme, dass Sapiens als Individuen vor 12 oder 15.000 Jahren viel klüger, geschickter, auch glücklicher waren als wir, konnten mehr, mussten weniger arbeiten. Obwohl die Gesellschaft als Ganzes inzwischen ein riesiges Wissenspotenzial angesammelt hat, werden wir dank Arbeitsteilung als Individuen immer unfähiger, entfremdeter, gequälter. Und nach geben wir all unser Wissen an Maschinen ab und entwickeln uns selbst zu Maschinen.